18. Dialog, Seite 219, Montesquieu. Es bleibt noch das schwierigste aller Probleme zu lösen, das der Finanzen. Dialoge, Seite 220, Machiavell. Diese Frage ist nicht außerhalb meiner Erwägungen geblieben, denn ich erinnere mich, dir gesagt zu haben, dass sich schließlich alles in eine Frage der Ziffern auflösen wird. Montesquieu. Ich erinnere mich, in meinem Geist der Gesetze geschrieben zu haben, dass es für einen absoluten Monarchen ein Grundsatz sein muss, seine Untertanen nur mit schwachen Steuern zu belasten. Machiavell. Ich kenne wirklich keine strittigere Frage als diese. Wie kann nach dieser Meinung der Pomp einer monarchischen Herrschaft, der Glanz und die Repräsentation eines großen Hofstaates bestehen, ohne dass der Nation nicht schwere Opfer auferlegt würden?